Lektion 9, Übung G. Frau Korb sagt, Sie haben täglich abends am Prüfstand Dienst. Frau Korb sagt, Sie haben täglich abends am Prüfstand Dienst. Sie sollen deshalb am Montag und am Dienstag einen Arbeitsanzug tragen. Sie sollen deshalb am Montag und am Dienstag einen Arbeitsanzug tragen. Das gelbe Hemd ist groß genug. Was glaubst du? Das gelbe Hemd ist groß genug. Was glaubst du? Danke.